Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der anarcho-kommunistischen Organisation Die Plattform. Wir lesen heute die fünfte Ausgabe unserer Schriftenreihe Kollektive Einmischung, in der wir euch einen Text von Thomas Giovanni zu Gegenmacht von unten und Reformen statt Reformismus vorstellen. Dieser Text wendet sich gegen einen allzu oft vorherrschenden Purismus in der anarchistischen Bewegung, wonach AnarchistInnen nicht für Reformen einstehen dürfen, sondern nur die vollumfängliche soziale Revolution fokussieren sollten. Und er beschreibt, wie wir ausgehend von Kämpfen um kleine materielle Verbesserungen, Reformen, Schritt für Schritt zur sozialen Revolution kommen können. Weiterführende Links findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Zuhören. Thomas Giovanni. Gegenmacht aufbauen und vorankommen. Für Reformen statt Reformismus. Der Originaltext: Black Rose Federation. Die Übersetzung: Die Plattform. Einleitung. Mit dieser Ausgabe der kollektiven Einmischung wenden wir uns dem Thema der Reformen zu. Der vorliegende Text von Thomas Giovanni, Black Rose Federation, wurde erstmals 2017 auf Englisch und im Folgejahr dann in der Gai Dao Nummer 85, Zeitschrift der Föderation deutschsprachiger AnarchistInnen, FDA, IFA, auf Deutsch veröffentlicht. Wir halten den Text für so wichtig, dass wir ihn nun der geeigneten LeserInnenschaft noch einmal in einer deutlich überarbeiteten Übersetzung in diesem Rahmen zugänglich machen wollen. Der kurze Text, welcher sicher nur eine kleine Einleitung in das Thema sein kann, wendet sich gegen einen allzu oft vorherrschenden Purismus in der anarchistischen Bewegung, wonach AnarchistInnen nicht für Reformen einstehen dürfen, sondern nur die vollumfängliche soziale Revolution fokussieren sollten. In dieser Hinsicht nimmt der Text eine wichtige Differenzierung zwischen Reformen und Reformismus vor. Beide Begriffe werden leider viel zu oft gleichgesetzt. Erwähnt werden ebenso die Konzepte der sozialen Arbeit und des sozialen Einfließens, welche aus dem Espezifismus stammen und aus unserer Sicht eine zentrale Strategie des Anarchismus und seiner Transformationsstrategie darstellen, um aus seiner selbstbezogenen, subkulturellen Ausrichtung wieder zu einem Werkzeug der lohnabhängigen Massen zu werden. Anmerken zu der von uns angefertigten Übersetzung möchten wir noch, dass in der ursprünglichen ersten deutschen Version der damalige Übersetzer das Wort Power mit Kräfte oder Kraft anstatt mit Macht oder Gegenmacht übersetzt hat. Er begründete dies damit, dass bei deutschsprachigen AnarchistInnen und nicht nur dort die Begrifflichkeit Macht kritisch gesehen würde. Für uns und generell im Plattformismus ist aber speziell die Begrifflichkeit Gegenmacht ein zentraler Aspekt unserer Praxis. Wir finden es wichtig, zwischen Herrschaft auf der einen Seite und Macht auf der anderen zu differenzieren. Macht kann als die Gesamtheit aller Kräfteverhältnisse, die in der Gesellschaft existieren, beschrieben werden. Der Kapitalismus bestimmt ständig Machtkonzentrationen und produziert Herrschaftsverhältnisse. Unsere Aufgabe ist es, Gegenmacht von unten aufzubauen, welche diese Herrschaftsverhältnisse überwindet. Oder anders gesagt, Herrschaft ist die möglichst starke Zentralisierung von Macht in wenigen Institutionen und Konzernen der herrschenden Klasse. Gegenmacht aufzubauen bedeutet folglich, dass die lohnabhängige Klasse so stark und kämpferisch organisiert ist, dass sie in der Lage ist, die Macht zu dezentralisieren, sodass sich die Kräfteverhältnisse immer effizienter von oben nach unten verteilen. Die Herausgabe des vorliegenden Textes ist sicherlich nur der Beginn verschiedener Veröffentlichungen, die von uns zu diesem Themenkomplex folgen werden. Wir halten eine ernsthafte und differenzierte Auseinandersetzung mit dem Konzept des Espezifismo in Theorie und Praxis für einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau einer gut organisierten und starken anarchistischen Bewegung im deutschsprachigen Raum. Gegenmacht aufbauen und vorankommen. Für Reformen statt Reformismus. Zitat: Wir werden uns die möglichen Reformen nehmen oder erringen mit genau dem Geist, mit dem man dem Feind besetztes Gebiet entreißt, um stets vorwärts zu schreiten. Errico Malatesta. Als anarchistische KommunistInnen sind wir gegen Reformismus. Dennoch sind wir für Reformen. Wir glauben, dass grundlegend das gesamte System des Kapitalismus, des Staates und alle Systeme der Hierarchie, Herrschaft, Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen durch Menschen beseitigt und durch radikale Demokratie, egalitäre soziale Beziehungen und eine klassenlose Wirtschaftsordnung ersetzt werden müssen, der Arbeit nach Fähigkeiten und Verteilung nach Bedürfnissen zugrunde liegt. Eine solche soziale Revolution kann jedoch nur durch Gegenmacht der unteren Klassen selbst geschehen, von unten nach oben. Wenn wir auf dem Weg zu einer solchen sozialen Revolution und einer freien und gleichberechtigten Gesellschaft voranschreiten, müssen wir unsere Macht in Vorbereitung auf diese grundlegende Veränderung der Welt erweitern und dabei auf Kämpfen aufbauen. Langfristig werden unsere Forderungen für die oberen Klassen zu bedrohlich sein und ihren Widerstand gegen unseren Drang zur Freiheit werden wir nicht länger hinnehmen können. Gegen Reformismus. Wir sind gegen Reformismus. Reformismus ist die Überzeugung, dass das System in seiner jetzigen Form bestehen bleiben kann und lediglich ein wenig verbessert werden muss. Für Reformistinnen sind Reformen das Ziel. Sie sind nicht gegen das System, sondern gegen das, was sie als Auswüchse des Systems sehen. Wir sehen die Schäden, die das System anrichtet. Nicht als Auswüchse des Systems, sondern als Ausprägung der grundlegenden Eigenschaften des Systems. Wir sehen, wie die Reformistinnen versuchen, den Deckel auf einem Topf voll kochendem Wasser festzuhalten und ab und zu etwas Dampf aus dem Topf entweichen zu lassen. Aber sie befassen sich nicht mit dem grundlegenden Problem. Zum Beispiel gibt es Probleme im Kapitalismus nicht, weil einige Kapitalistinnen gierig und ungerecht sind, was sie sind. Vielmehr ist der Kapitalismus selbst das Problem. Unser globaler Wohlstand wurde im Laufe der Geschichte durch Arbeitskräfte, Rohstoffe und Grundbesitz aus der ganzen Welt angesammelt. Die Genialität menschlicher Technologie, Innovation und harter Arbeit mögen ein Faktor dabei gewesen sein. Genauso waren es Sklaverei, Ausbeutung, Monopolbildung und Raub. Doch unabhängig davon, in welchem Ausmaß Unterdrückung oder menschliche Kreativität ihre jeweilige Rolle bei der Schaffung unseres Reichtums gespielt haben, gibt es keinen Zweifel daran, dass jeder Fortschritt vollständig in soziale Beziehungen, historischen Prozessen und Verhältnissen begründet liegt. Kropotkin beschreibt dies aus seiner Perspektive in die Eroberung des Brotes. Wenn dem so ist, wieso dürfen dann einige Land, Reichtum und Produktionsmittel eignen und kontrollieren? Sollten diese nicht gemeinsames Eigentum aller sein, da sie das Erbe all der Beiträge der Menschheitsgeschichte und der komplexen sozialen Prozesse sind, die zusammengewirkt haben, um uns den Wohlstand, den wir heute haben, zu verschaffen und zu erhalten? Wie können wir also die Aufrechterhaltung eines Systems rechtfertigen, in dem einige mehr als andere vom historisch erschaffenen und sozial erhaltenen Wohlstand profitieren? Und wie können wir nur nach einer Reformierung dieses Systems verlangen? Es wäre, als ob dein Bruder beim gemeinsamen Abendessen das Eigentum über die Küche beanspruchen würde, in der du und deine Eltern kochen. Dein Bruder bekommt dann das ganze Essen und gibt dir und deinen Eltern jeweils 10% ab, während er als Eigentümer 70% behält. Die reformistische Antwort darauf würde lauten, wenn nur jedes Familienmitglied 15% oder 20% bekommen könnte, wobei dein Bruder als Eigentümer einen Anteil von 55% oder 40% behält, wären alle zufrieden und weniger hungrig. Unsere Antwort wäre, dass es nicht um Umverteilung geht, da die ursprüngliche Verteilung selbst fehlerhaft ist, sowie das System von Eigentum und die Verteilung der Arbeit in der Familie. Wir müssen ein völlig neues System aufbauen, in dem die Leute Produkte der gemeinsamen Arbeit teilen, die nach der Fähigkeit jeder einzelnen Person verteilt ist. Gegen Purismus. Wenn wir also gegen Reformismus sind, beziehungsweise gegen Reformen als einziges Ziel, sollten wir dann nicht auch gegen Reformen an sich sein? Nein. Wir wollen Verbesserungen erreichen und wir sind gegen die Position, dass Verbesserungen sinnlos sind. Purismus ist die Tendenz einiger, so rein in ihrer ideologischen Position zu sein, dass sie nicht in der Lage sind, mit der Unsauberkeit der Realität umzugehen. Er setzt Reformen fälschlicherweise mit Reformismus gleich. Er lehnt jede Position ab, die nicht genau die eigene ideologische Position widerspiegelt. Dem Purismus bleibt wenig Raum für Dialog und Aufbau mit anderen. Stattdessen ist er daran gefangen, ständig nach einer langfristigen Vision zu verlangen, ohne aber einen klaren Vorschlag dafür zu haben, wie dorthin zu gelangen ist, oder einen klaren Weg, der mit den Leuten bestritten werden könnte. Purismus lässt meist wenig Raum für Handlungen jenseits haltloser schriftlicher Agitation und abstrakten Theoretisieren aus dem Abseits. Dieser Ansatz des Alles oder Nichts kann kaum schrittweise auf eine revolutionäre Situation hinführen. Er erkennt nicht, wie kurz- und mittelfristige Ansätze sich zu einer langfristigen Vision zusammenfügen können, sondern konzentriert sich stattdessen allein auf das ferne Ziel. Gegenmacht aufbauen und vorankommen. Welche Lösungen gibt es also für anarchistische KommunistInnen? Wir wollen Gegenmacht für eine Revolution aufbauen. Wir glauben, dass nur Massenbewegungen der Unterdrückten, Ausgebeuteten und Beherrschten in der Lage sein werden, Unterdrückung, Ausbeutung und Herrschaft zu beenden. Als Mitglieder dieser Klassen möchten wir zu solchen Bewegungen beitragen. Unser Nahziel ist es, Verbesserungen zu erwirken im Bewusstsein, in den Fähigkeiten, der Solidarität und der Organisation. Aus einer revolutionären Perspektive verlangt dies, was die Anarchistische Föderation Rio de Janeiro, FARJ, Sozialarbeit und soziales Einfließen nennt. Zunächst arbeiten wir in den sozialen Bewegungen mit Sozialarbeit, oft auch, ohne in der Lage zu sein, unsere Ansichten maßgebliche Bedeutung zu verschaffen. Durch dauerhafte, zuverlässige und effektive Mitarbeit können wir Beziehungen zu anderen aufbauen, Respekt und Vertrauen gewinnen und mit ihnen über unsere Perspektiven und Positionen ins Gespräch kommen. Nach einer Weile können wir hoffentlich ein gewisses soziales Einfließen erreichen, die Beeinflussung sozialer Bewegung dahin, radikal demokratischer, kämpferischer, klassenbewusster, weniger hierarchisch, stärker geleitet von einem langfristigen revolutionären Bewusstsein zu sein und so weiter. Kurzfristig wollen wir auch Reformen erkämpfen. Einen Kampf, um Reformen zu verlieren, kann Beteiligte entmutigen in Hinsicht auf die Möglichkeit, durch Kämpfe voranzukommen. Einen Kampf, um Reformen zu gewinnen, kann Beteiligung und Energie abziehen, weil die Leute glauben, sie hätten gewonnen. Doch genauso kann ein gewonnener Kampf um Reformen Selbstvertrauen, Organisation, Solidarität, Fähigkeiten und Gegenmacht aufbauen. Ein verlorener Kampf um Reformen wiederum kann Entschlossenheit stärken und die Strategie weiterentwickeln. Es geht darum, dass sie zwar Reformen wollen, weil sie das Leben der Unterdrückten und unteren Klassen verbessern, deren Teil wir sind. Noch wichtiger für die Kämpfe, ob wir sie gewinnen oder verlieren, ist es jedoch, die Stärke der Bewegung heranzubilden, was sowohl durch Erfolge als auch durch Niederlagen in Reformkämpfen geschehen kann. Einige wichtige Aspekte in Reformkämpfen sind: 1. Erkämpft die Reformen direkt von unten nach oben, mit kollektiven Kräften gegen die elitären Kräfte, statt auf legalistische, repräsentative oder andere Top-Down-Lösungen zu setzen. Das wird eher Gegenmacht aufbauen, statt Abhängigkeit von externen RetterInnen zu verstärken. 2. Führt euch immer vor dem Abschluss des Kampfes die Risiken im Fall einer Niederlage vor Augen und bereitet euch darauf vor, mit ihnen umzugehen. Betont die Wichtigkeit, Kämpfe über die konkrete Reform hinauszuführen. Ob Reformen erreicht werden oder nicht, der Kampf geht weiter, bis die ungerechte Lage behoben ist. 3. Reflektiert und überlegt stets, welche Bereiche noch verbessert werden können und bemüht euch, sie gemeinsam zu verbessern. Wenn wir unseren Kampf nicht auf Praxis stützen, also die Kombination von Aktion und Reflexion, dann betreiben wir entweder reine, ungeprüfte Theorie aus dem Abseits oder blinden, wirkungslosen Aktivismus. Mittelfristig wollen wir Gegenmacht aufbauen. Natürlich wollen wir Ausbeutung, Unterdrückung und Herrschaft verringern, wo immer es geht. Doch mittelfristig, egal ob irgendwelche konkreten Reformkämpfe gewonnen oder verloren werden, müssen die Kämpfe selbst dazu dienen, die sozialen Bewegungen und klassenkämpferischen Organisationen zu stärken, sodass sie wachsen und in zukünftigen Kämpfen wirkungsvoller sein können. Wir wollen eine Dynamik schaffen, in der radikal-demokratische, antihierarchische, kollektive und unterdrückungsfreie klassenkämpferische Macht mit der Zeit stärker und stärker wird. Macht ist das Ergebnis von geteiltem und erweitertem Bewusstsein der Ursachen von Ausbeutung, Herrschaft und Unterdrückung und den Möglichkeiten, sie zu bekämpfen und irgendwann zu beenden. Sie ist das Ergebnis von immer besser funktionierenden Organisationen, immer mehr Solidarität, immer weniger innerer Unterdrückung zwischen Mitgliedern und einem geteilten Engagement aller, unterschiedliche Formen institutioneller, systematischer und kultureller Unterdrückung entscheidend zu bekämpfen. Unsere Macht ist das Ergebnis von immer weiterer Entwicklung und gleichmäßigerer Verteilung der Fähigkeiten, immer größerem Engagement in Kämpfen, immer wirkungsvolleren Arten der Konfrontation und so weiter. Langfristig wollen wir diese Macht von unten stärken, bis sie wirksam alle Systeme der Unterdrückung, Herrschaft und Ausbeutung beenden kann und sie ersetzen mit radikaldemokratischen, egalitären, antihierarchischen und kooperativen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systemen. Wir stellen uns diese revolutionäre Situation vor als das Resultat von Jahrzehnten von Schlachten, Erfolge und Niederlagen, in denen die unteren Klassen ihre Gegenmacht ständig vergrößern und immer mehr fordern, bis die Forderungen der unteren Klassen zu viel verlangt waren für die oberen Klassen und die Macht der unteren Klassen ausreicht, um tatsächlich eine Revolution durchzuführen. Die Abschaffung des Staates und aller Formen von Regierung, die von oben herab diktieren und deren Ablösung durch radikal-demokratische Entscheidungsmechanismen von unten. Die Enteignung von Grundbesitz und Produktionsmitteln der KapitalistInnenklasse und ihre von der Basis aus sozialisierte Selbstverwaltung durch die ArbeiterInnen und Gemeinden. Die Einrichtung klassenloser, egalitärer und kooperativer globaler Wirtschaftsordnungen, in denen wirtschaftliche Beiträge entsprechend den Fähigkeiten und wirtschaftliche Verteilung entsprechend den Bedürfnissen erfolgt. Die Abschaffung aller Systeme der Unterdrückung und ihre Ablösung durch soziale Systeme, kulturelle Praktiken und Beziehungen, die alle Menschen in ihrer ganzen Menschlichkeit und Einzigartigkeit wertschätzen und respektieren. Die Abschaffung nationaler Systeme, die bestimmte Menschen als wertvoller betrachtet als andere und deren Ablösung durch Systeme, die allen Menschen Würde, Selbstbestimmung und Freiheit bringen und sie auf der ganzen Welt gleichermaßen wertschätzen als Personen. Das Ende der Umweltzerstörung und ihre Ablösung durch Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit für die Umwelt. Vorankommen. Kurzum, wir müssen die Einstellung, den Reformismus, zurückweisen, die jede beliebige Reform oder sogar Reihe von Reformen als das abschließende Ziel unserer Kämpfe akzeptiert. Wir müssen genauso die Einstellung, den Purismus, zurückweisen, die alle Reformen als Reformismus, als kontraproduktiv und nutzlos abtut. Stattdessen müssen wir kurzfristig Kämpfe um Reformen führen. Diese Reformkämpfe müssen mittelfristig die Mittel sein, durch die wir horizontale Gegenmacht aufbauen. Und das entsprechende Bewusstsein, die Fähigkeiten, die Solidarität und die Organisationen. Wir dürfen nicht aufhören, diese Gegenmacht aufzubauen, sondern müssen weiter wachsen, uns entwickeln und vorankommen. Auch wenn wir manchmal ins Stocken geraten oder vorübergehend geschlagen werden. Auf die Möglichkeit einer revolutionären Situation hinarbeiten, in der wir die grundlegenden Ursachen von Ausbeutung, Herrschaft und Unterdrückung zerstören, nicht nur ihre Symptome. Das war's mit unserem Podcast. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder euch weiter mit unserer Organisation auseinandersetzen wollt, erreicht ihr uns über unsere Homepage www.dieplattform.org. Dort findet ihr unsere Mailadresse und die Links zu unseren Gruppen vor Ort sowie zu unseren Social-Media-Kanälen. Danke fürs Zuhören! Outtakes. Mit dieser Ausgabe der kollektiven Einmischung wenden wir uns dem Thema der Reform. Geht ja richtig gut los. Zoom. Meine Augen gucken nicht mehr scharf. Ich werde alt. Die Herausgabe des vorliegenden Textes ist sicherlich nur der Beginn verschiedener Veröffentlichungen, die von uns zu diesem Themenkomplex folgen werden. Komplex. Der Popschutz macht seine Arbeit. Gegen Purismus. Wenn wir also gegen Reformismus sind, beziehungsweise gegen Reformen als einziges Ziel, sollten wir dann nicht auch gegen Reformen an sich sein? Nein! Nein. Oh Gott, mein Gehirn hat es gerade genauso ausgesprochen. Nein! Okay. Also ich werde das jetzt wieder daran scheitern. Wer schreibt denn Neins so da rein? Das geht doch nicht. Ja, zu lesen ist es halt okay, aber wenn du sprichst, ist es halt dumm. Das war mit der KI 4 auch ja. So. Oder so. Oder so ganz weit hinten im Raum. Nein! Nein. Wir wollen ver... Kannst du ganz viele Neins einsprechen? Ja. Schrei mal Nein von deinen... Nein! Führt euch immer vor den Abschuss. Führt euch immer vor dem Abschluss. Das ist der Cursor, der da im Weg ist. Ich dachte, das wäre ein Komma. Führt euch immer vor dem Abschluss des Kampfes die Risiken im Fall einer Niederlage. Wir müssen genauso die Einstellung, den Purismus, zurückweisen, die alle Reformen als Reformismus, als Kontraprodukt. Das ist gleich wie Donald Duck kurz.